Lassen Sie mich an dem Punkt, an dem ich in der letzten Sitzung war, fortfahren. Also der Faden, an dem ich im Augenblick spinne, ist die Frage, wie kommen Erfahrungen in Theorien rein? Wie werden Erfahrungen verarbeitet? Was ist Erfahrung oder was sind Erfahrungen? Was sind die Schichten von Erfahrungen? Ist augenblicklich noch das Thema. Ich setze deshalb etwas schwieriger ein in diese Vorlesung, um dann zum Beispiel auch die biografischen Zusammenhänge der Frankfurter Schule, Entwicklung der Frankfurter Schule mit einzubringen. Aber ich halte es für wichtig, dass Sie zunächst vertraut werden mit zentralen Begriffen eines Denkzusammenhangs, bevor Sie im Einzelnen sich damit beschäftigen. Und ein zentraler Begriff ist der der Erfahrung. Er gibt vor oder bestimmt das, was Dialektik ist und das, was Wahrheit ist. Und beides sind Dialektik und Wahrheit für den Zusammenhang der Argumentation und Erkenntnisweise der Frankfurter Schule bis in die Ästhetik hinein prägende und bestimmende Begriffe. Lassen Sie mich noch einmal kurz wiederholen, was ich in der letzten Sitzung erläutert habe. Ich habe zwei Wahrheitsdefinitionen nebeneinander gestellt. Das ist ein bisschen abstrakt, wenn man es so macht, aber es ist doch aufhellend, gerade in der Arbeit der Zuspitzung, wie ich das genannt habe, nach Hegel, nicht? Dass man etwas zunächst einmal scharfkantig erkennbar. Wahrheit ist das, was eine Entsprechung darstellt, Adäquation. Adequatio, intellectus adquirei, adequatio, Entsprechung. Ich habe eine Vorstellung von einer Sache und hole sie empirisch ein und sage, das ist sie. Ich habe eine Vorstellung von einem Tisch, von einem Stuhl, von einem Menschen und sage, das ist er genau. Diese Adäquationstheorie geht davon aus, dass das, was außen ist und das, was innen ist, zunächst einmal getrennte Ebenen der Wirklichkeit sind. Das heißt, geht davon aus, dass Realität und Ich aufeinander zutreten und sich begegnen in dem Augenblick, in dem es zutrifft und sich trennen in dem Augenblick, wo es nicht zutrifft. Und ein zweiter Wahrheitsbegriff dagegen ist viel verwickelter und komplizierter. Er stellt nämlich die Frage von Begriff und Gegenstand auch, aber in den Dingen selbst, in der Sache selbst. Also nicht in meiner Vorstellung, meiner subjektiven Vorstellung, meiner Erkenntniskraft, sondern in den Dingen selbst. Wahrheit ist dann das, was dem Begriffe nach durch die Realität des Dinges eingeholt wird. Ich werde das gleich also an Hegelschen Beispielen erörtern. Aber zunächst einmal das auseinanderzuhalten. Welchen? Also. Also Begriff, also Wahrheit in diesem dialektischen Sinne bedeutet, dass der Begriff von einer Sache durch die Anschauung der Sache eingeholt wird. Nicht, dass Begriff und Sache objektive Tatbestände auch sind. Nicht nur, wie Hegel dann sagen wird, aber auch. Das heißt, es bewegt sich in den Objekten etwas zwischen Begriff und Sache. Das würde ein Positivist nie sagen. Da ist einfach Das sind Matters of Facts, so wie John Locke schon gesagt hat. Tatbestände, Tatbestände. Wo sind da die Begriffe? Die Begriffe kommen durch meinen Verstand daran. Und das ist natürlich jetzt für einen total aufgeklärten Menschen, was ist der Begriff eines Hauses? Woher kommt der? Was ist das? Was ist das? Was ist im Haus selber Begriff? Wir werden sehen, dass das so absurd gar nicht ist. Aber zunächst einmal so, dass in den Gegenständen sich selbst etwas bewegt. Und Bewegung in den Gegenständen ist. Und nicht nur eine Bewegung durch den Verstand auf die Gegenstände zu. Nehmen Sie das einfach jetzt so auf, bitte. Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Es bewegt sich etwas in den Gegenständen, aber nur unter Hinzutreten eines Subjekts oder bewegt es sich völlig unabhängig? Nein, Hinzutreten eines Subjekts, das habe ich gesagt. Also nicht ganz alleine, aber es sind Dinge... Nein, das ist der, da komme ich gleich darauf. Das ist aber ein Zusatz. Ein Zusatz. Es ist nicht die direkte Beziehung, sondern es bewegt sich etwas und das Subjekt im Denken bringt das zum Tragen, was sich da bewegt. Es ist nichts Akzidentelles, es ist auch etwas Substanzielles, aber es ist eine andere Vorgehensweise. So. Was ist also im dialektischen Sinne dann Erfahrung? Adorno hat in dieser kleinen Schrift drei Studien zu Hegel an verschiedenen Stellen, und davon möchte ich ausgehen, dieses Thema präzisiert. Er sagt, die Erfahrung, um die es in Hegel und ihm gegenüber einzig sich handelt, kann verändert eingreifend den üblichen Erfahrungsbegriff. Die Erfahrung, um die es bei Hegel geht, verändert den Erfahrungsbegriff. Wie verändert sich der Erfahrungsbegriff in dieser dialektischen Tradition, die von Adorno zurückgeht auf Hegel? Die hegelsche Philosophie nun, sagt Adorno, und alles dialektische Denken beugt sich heute der Paradoxie, dass sie vor der Wissenschaft veraltet ist und zugleich gegen die Wissenschaft aktueller als je. Davon, dass diese Paradoxie ausgetragen, nicht durch ein Zurück zu oder ein Trennen von Schafen und Böcken innerhalb der hegelischen Philosophie verdeckt wird, hängt ab, ob es bei einer selbst längst veralteten akademischen Renaissance bleibt oder ob das gegenwärtige Bewusstsein an Hegel einen Wahrheitsgehalt ergreift, der fällig ist. Ich will das deuten, was er hier sagt. Die hegelische Philosophie und das dialektische Denken insgesamt stehen in einer Art Macht- und Ohnmacht-Dilemma gegenüber den Erfahrungswissenschaften, die erfolgreich sind, die anwendbar sind, die das, was Popper nennt, die intersubjektive Überprüfbarkeit für sich haben, also Objektivität. Wissenschaft ist Objektivität. Wissenschaft ist Objektivität, Nachprüfbarkeit durch Beobachtung, also Anschauung und Experiment. Demgegenüber muss sich die Dialektik furchtbar anstrengen, den eigenen Wahrheitsbegriff dagegen zu halten. Weil alle diejenigen, die in dieser Tradition leben der Erfahrungswissenschaften, sagen, das ist spekulativ. Und das, was ihr unter Erfahrung versteht, ist subjektiv, ist nicht überprüfbar. Allenfalls noch durch Familienangehörige, die einem nahestehen, als objektiv zu bestätigen. Oder Freunde, also Gesinnungsgemeinschaften, die sich da bilden, die sagen, ja, das ist wahr, das sehe ich genauso. Aber kein Dritter kann das überprüfen. Und da sagt nun Adorno, das ist auf der einen Seite eben dieses Machtdilemma, in dem die Dialektik steckt. Auf der anderen Seite ist aber der Wahrheitsbegriff und der Erfahrungsbegriff der Dialektik aktueller denn je. Und das Argument dafür, dass es aktueller denn je sei, ist Adorno darin, dass die organisierte Form der Wissenschaften immer stärker Raster bildet, die Realität nicht nur enthüllen, sondern auch verdecken. Mit anderen Worten, die Dialektik reklamiert ein Stück unmittelbarer, lebendiger Erfahrung, die nicht vororganisiert ist durch Methoden und Apparate. Das ist wichtig für eben als den philosophischen Teil der Frankfurter Schule bezeichnen kann. Sie reklamiert, sie klagt ein, eine Form, wenn man so will, der Naivität der Betrachtung der Dinge. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heißt es an einer Stelle, dann werdet ihr die Dinge nicht sehen. Gewissermaßen die verdeckte Naivität der Erfahrung, dass die Menschen sehen, also dass die Menschen sich trauen, den König nackt zu bezeichnen, sofort, und nicht des Königs neue Kleider, gewissermaßen das, was die symbolische Dekoration ist. Alle sehen die symbolische Dekoration. Und Adorno sagt, wenn wir nicht zurückkehren zu einem Stück von Erfahrung, das die Unmittelbarkeit der Dinge wieder zur Geltung bringt, unabhängig von den riesigen Erkenntnisapparaten, die Realität mehr verwalten und kontrollieren als erkennen. Der Erkenntnisimpuls der Dialektik bestimmt das, was hier als Erfahrung angesehen wird. Also kann man sagen, lebendige Erfahrung und dialektisch sind ein und dieselben Begriffe. So hat es Adorno auch formuliert. Es ist praktisch, wenn man auf Erfahrung in diesem Sinne nicht mehr zurückgeht, dann ist man in diesem anderen Erfahrungszusammenhang. Dann ist gleichsam die methodische Vororganisation der Realität der entscheidende Punkt für das, was wahr und falsch ist. Also wird es jetzt darauf ankommen, und das möchte ich Ihnen doch an einigen Hegel-Texten erläutern, was das ist. Sie können im Übrigen jederzeit auch unterbrechen und fragen, und damit ich eine bestimmte Sache nochmal erläutere, weil im Augenblick ist da so ein bisschen Eiswüste der Abstraktion im Spiel. Also nehmen wir einmal in den Hegelschen Schriften, das ist in der sogenannten Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, System der Philosophie, erster Teil, Logik. Enzyklopädie, das ist in der Glockner-Ausgabe Band 8, wie er sich da etwas näher mit beschäftigen will. Da sagt er noch einmal, was Wahrheit für ihn als Dialektiker ist. Die Frage nach der Wahrheit der Gedanken, Bestimmungen, sagt Hegel, kommt dem gewöhnlichen Bewusstsein seltsam. Denn dieselben scheinen nur in ihrer Anwendung auf gegebene Gegenstände die Wahrheit zu enthalten. Nicht? Also der Wahrheitsgehalt ist der Entsprechung auf gegebene Gegenstände, sagt er hier kritisch. Und es hätte hiernach keinen Sinn, ohne diese Anwendung nach ihrer Wahrheit zu fragen. Das sagen eben diejenigen, die ich zitiert habe, Carnap und andere. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist ein Beziehungsverhältnis zwischen Begriff und Gegenstand. Und wer ist der Produzent der Begriffe? Der Verstand. Ich, subjektiv, das Subjekt. Im Objekt gibt es keine Begriffe. Ist die traditionelle Definition, Wahrheitsdefinition, und da ist etwas falsch oder richtig, tertium non datur. Das Dritte gibt es nicht. Also, diese Frage ist aber gerade, worauf es ankommt. Dabei muss man freilich wissen, was unter Wahrheit zu verstehen ist. Gewöhnlich nennen wir Wahrheit Übereinstimmung eines Gegenstandes mit unserer Vorstellung. Wir haben dabei als Voraussetzung einen Gegenstand, dem unsere Vorstellung von ihm gemäß sein soll. Also diese Adäquationstheorie der Wahrheit. Im philosophischen Sinn dagegen heißt Wahrheit überhaupt abstrakt ausgedrückt Übereinstimmung eines Inhalts mit sich selbst. Übereinstimmung eines Inhalts mit sich selbst. Dies ist also eine ganz andere Bedeutung von Wahrheit als die vorher erwähnte. Und deshalb ist auch die Kritik, die sich auf den Gegenstand richtet, eine andere. Adorno wird das dann, das werden wir sehen, immanente Kritik nennen. Das heißt nicht transzendente, abstrakte Kritik von außen, sondern wie entsprechen Begriff und Gegenstand sich? Ist immanente Kritik, nicht? Immanente, auf den Gegenstand selbst gehende Kritik. So spricht man zum Beispiel von einem wahren Freund. Ich habe das schon erwähnt. Sie schütteln den Kopf. Was? Ich kann sie noch nicht beschreiben, was mich daran so stört. Bitte? Ich kann es nicht beschreiben, was mich daran stört. Da zeug ich zu wenig dann noch befasst mit der Theorie. Aber warum stört sie etwas, womit sie sich nicht befasst haben? Ja, das frage ich mich. Was? Ja, aber versuchen Sie doch mal, es ist abstrakt, ich sage, ist klar. Aber Denken ist hat damit was zu tun auch. Weil wenn Sie Begriffe nehmen, also ich versuche das ja mal an plattesten Beispielen zu erläutern. Wenn Sie die Idee eines Tisches nehmen, und diese Idee, also Idee, würde Hegel sagen, Tisch, eine Idee, das ist, geht nicht. Also auch Begriff nicht, Vorstellung eines Tisches. Und wie versuchen Sie jetzt, also ich meine, mit dem Tisch können Sie allerhand machen, Sie können sich setzen darauf, Sie können den zerhacken und Sie können also alles damit machen. Das ist alles Unmittelbarkeit. Ein Gegenstand oder wahrzunehmen, das weiß und so weiter. Aber wenn Sie jetzt die Vorstellung eines Tisches wirklich ernsthaft entwickeln wollten, dann würden ja da ganz andere Dimensionen dazu gehören. Was würde zum Beispiel dazu gehören, wenn Sie wirklich den Tisch nicht nur als dieses ordinäre Ding vor sich nehmen, das man betrachten kann, sondern jetzt so etwas wie die Idee eines Tisches oder der Begriff eines Tisches entwickeln, was würde dazu alles gehören? Hegel leugnet ja nicht die Unmittelbarkeit eines solchen Dings. Aber wenn Sie wirklich einen Tisch als Begriff nehmen, was würde zum Beispiel dazu gehören? Bitte. Zweck. Aber da würden Sie schon sagen, Zweck des Tisches, das ist ein relativ abstrakter Begriff. Weil Sie etwas haben, was so direkt in dem Tisch nicht drin zu stecken scheint, sondern die Vielfältigkeit der Zwecke müssten Sie entwickeln. Oder zum Beispiel, wenn Sie den Tisch wirklich ernsthaft als Tisch oder als Tisch ernst nehmen, nehmen Sie mal, also ein Tisch, der ernst genommen werden will, müsste enthalten zum Beispiel den Produktionsprozess. Wie entsteht so ein Tisch? Aber wenn Sie den Produktionsprozess auch nur dieses einzelnen Tisches einbeziehen und fragen, wie die Farben heute produziert werden oder wie Sie dieses Ding, was ich glaube ich Resopal nennt, nicht, was darauf geklebt ist, wie das produziert wird, wann es überhaupt erst produziert werden konnte, haben Sie schon eine ganze Geschichte, eine gesellschaftliche Geschichte im Hintergrund, um auch nur die Vorstellung eines Tisches zu erklären. Das ist doch nicht abwegig. Das ist doch auch gar nicht abstrakt. Ganz im Gegenteil, Hegel sagt, das ist konkret. Abstrakt ist, wenn man den Tisch aus seinen ganzen gesellschaftlichen Zusammenhängen nimmt. Das ist abstrakt. Im buchstäblichen Wortsinn des Abstrahere, der Vereinseitigung einzelner Merkmale, das ist abstrakt. Und nehmen Sie doch einmal jetzt die Frage, die Hegel hier stellt, so spricht man zum Beispiel von einem wahren Freund und versteht darunter einen solchen, dessen Handlungsweise dem Begriff der wessen entspricht? Der Freundschaft entspricht. Ein wahrer Freund. Freundschaft. Ein wahres Kunstwerk. Kunst. Was ist das? Sie können ja nicht, Sie können von einem Gegenstand in seiner gelungenen Gestalt nicht reden und auch nicht von einem Menschen in einer gelungenen Form, meinetwegen, dass er identitäts- und urteilsfähig ist, wenn Sie nicht einen allgemeinen Begriff davon haben. Nicht? Der wahre Freund ist dann auch kommunizierbar, also der Begriff des wahren Freundes, so wie ich ihn vor mir habe, kommunizierbar mit etwas, was über den Einzelnen hinausgeht. Und möglicherweise von anderen genauso gesehen wird. Das ist nicht so abstrakt, oder empfinden Sie das als ganz abstrakt. Das ist eine etwas ungewohnte Denkweise. Dieses Zerhackte und das Unmittelbare, nicht also, wenn man einen Tisch hat, also dass man merkt, dass es vielleicht ein scharfkantiger Tisch ist, wenn man mit seinem Kopf dagegen stößt, die sinnliche, die Mythologie von Sinnlichkeit hat uns in der Tat etwas unempfänglich gemacht, auch für Begriffe, mit denen wir alltäglich umgehen. Das ist richtig. Aber das wäre auch ein kultureller Zustand, in dem wir uns etwas bewegen, wie der Begriff der Selbsterfahrung, den ich für einen Aspekt des Erfahrungsbegriffs halte, gewiss dazu beigetragen hat, bei bestimmten Menschen und bestimmten Gruppen auch den Erfahrungsbegriff zu verengen. Erfahrung und Selbsterfahrung wird da zu einer Art subjektiven Besitzanspruch dessen, was gerade nicht vermittelbar ist mit den anderen, was nicht geteilt wird mit den anderen. Wie das, was ich erwähnt habe mit den großen und kleinen Erzählungen. Wenn jeder seine Erzählung hat, originell, dann muss er nichts hergeben. Muss er nichts teilen mit anderen. Und das Schwierige des Hegelschen Wahrheitsbegriffs ist, dass er das festhält, das Unmittelbare. Es gibt keine Wahrheit ohne Unmittelbarkeit. Und es gibt keine Wahrheit ohne Vermitteltheit. Beides. Wenn es heißt, es gibt keine Wahrheit ohne Unmittelbarkeit, bedeutet das auch, dass wir immer zurückkommen müssen auf primitive, unmittelbare, sinnliche Erfahrung. Ich will Ihnen den Satz hier mal vorlesen aus der großen Logik. Hier mag daraus nur dies angeführt werden, dass es nichts gibt, nichts gibt. Nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, sodass sich diese beiden Bestimmungen als untrennbar und jener Gegensatz sich als ein Nichtiges zeigt. Und das macht die gewaltige Spannung im dialektischen Denken aus, dass die Vermitteltheit und Vermitteltheit heißt immer auch Subjektivität, subjektives Denken. Nicht? Das ist subjektive Anstrengung, Arbeit des Begriffs, das sich auf die Gegenstände richtet. Aber es geht bei Hegel nicht weg von der Unmittelbarkeit. Jede Stufe der Erfahrung des Bewusstseins stellt Unmittelbarkeit wieder her. Auch das sind jetzt sehr abstrakte Erörterungen. Sie werden aber im Einzelnen dann später sehen, wie konkret die sind. Jede Stufe der Erfahrung stellt Unmittelbarkeit her. Das heißt, eine Form von unmittelbarer sinnlicher Anschauung der Dinge. Die sie dann allerdings nicht halten kann. So wie wenn ich sage, der Tisch und schon die nächsten Fragen, was ist das? Die Frage des Zweckes stellt, die Frage der Produktion. Ja, auch einzelne Merkmale weiterverfolgt, die Form. Nicht? Kenner in der Architektur wissen, der Tonnet, Stuhl, nicht die Form, wann entsteht der? Weiß das jemand? Der erste Tonnetstuhl. Ja, zwischen 40 und 50. Eine besondere Form entsteht mit einer bestimmten Technik und hält sich durch über ein Jahrhundert und länger. Was ist da das Besondere an so einem, an dem Begriff eines Tonnetstuhls? Wir haben also, und jetzt kann man da sagen, ja, aber das ist so ein Begriff, der hat ja eine eigene Geschichte. Natürlich, die Geschichte der Nachahmung, der Verfälschungen. Wir können eine Geschichte der Tonnetstühle schreiben und haben die ganze Geschichte drin. Auch die Kriegsgeschichte, wenn sie das gewissermaßen nicht in der Unmittelbarkeit des Stuhls lassen. Und so ist eigentlich dialektisches Denken nach Hegel und Adorno die Aufforderung, sich nicht zu beruhigen bei der Betrachtung des Unmittelbaren, sondern die Vermitteltheit des Unmittelbaren zu erweisen, ist Dialektik. Die Vermitteltheit des Unmittelbaren zu erweisen, wäre es. Und hier sagt er eben in der großen Logik, es ist nichts, was ich als Unmittelbares darstellen kann und erweisen kann und bleiben kann. Es gibt nicht die durch Subjektivität, durch Vermittlung nicht gebrochene Substanz. Ich gehe noch einen Schritt weiter in der Abstraktion oder in der Konkretion. Ich habe vor einigen Sitzungen, glaube ich, ganz am Anfang, über die Vorsokratiker gesprochen, dass die so die Idee haben, es gibt einen Urgrund. Und damit fängt eigentlich Philosophie an mit der Frage nach dem Prinzip der Welt. Also nicht nach der Schöpfung der Welt. Das ist ein theologisch-mythologischer Zusammenhang. Sondern Philosophie beginnt gerade in dem Augenblick, in dem man sagt, also ob Zeus das alles produziert haben könnte, das ist ziemlich unsicher und unwahrscheinlich sogar. Das heißt schon die Geltung und die Macht der Götter wird in Frage gestellt, wenn Philosophie entsteht. Zwar sind die Philosophen noch Freunde des Mythos, aber es wird nach Urgründen gesucht, nach dem Feuer, nach dem Wasser, häufig noch materielle Gegenstände, aber in der gleichen Zeit auch Anaximander, Apeiron, das Weite, das Ausgedehnte, der Parmenides, das Sein, was mit dem Denken identisch, aber als Urprinzipien, daraus entsteht es. Und Sie können hier sehen, dass diese Frage des Urgrundes für Adorno und Hegel, ich nehme sie jetzt einmal einen Augenblick zusammen, was die Dialektik anbetrifft, etwas unterschlägt. Es unterschlägt nämlich die Seite der Vermittlung durch das Subjekt. Auch der Urgrund Wasser bei Thales, auch der Urgrund Feuer oder Bewegung, Panterei, alles bewegt sich bei Heraklit, ist neben dem Hinweis auf ein Sein, also auf etwas Objektives, auch ein Gedanke. Das heißt vermittelt durch den Gedanken, gedacht. Deshalb ist bei Parmenides Sein und Denken eigentlich identisch. Nicht? So. Und man versteht gar nicht die Kritik, die die Dialektik an allen Positionen übt, die behaupten, es gibt ein erstes und ein zweites. Ein erstes und ein abgeleitetes. Die Grundlage ist die Materie, das Abgeleitete der Geist oder umgekehrt. Und dialektisches Denken besteht gerade darin, die Anteile des Unmittelbaren und Vermittelten nachzuweisen. Deshalb entschiedene Kritik von Adorno, und hätte er ihn gekannt, Heidegger, von Hegel an Heidegger, keine vom Denken unabhängige Seinsgründe oder Seinsbefindlichkeiten oder Existenzialien. Es gibt nicht das Raunen des Seins, das wir aufnehmen im Denken. Wir produzieren selber das Raunen. Wir raunen selber und das spiegelt sich im Sein. Das heißt, die Subjekte, die Denkenden, die denkende Kraft ist immer die Kraft der Vermittlung. Das heißt, die moderne Geschichte des Denkens, nehmen wir den Einschnitt Descartes, besteht darin, dass das Ich denke, das Reflektieren, bei allem, was wir wissen und wahrnehmen, gegenwärtig ist, unabdingbar ist. Und deshalb Dialektik eigentlich beide Seiten nimmt, die des Objekts und die des Subjekts. Nehmen Sie in diesem Zusammenhang einmal, und da werde ich vielleicht noch einmal einige ärgern, den Anfang der Logik mit dem Sein. Bei Hegel wird das Sein, wie soll man sagen, Sprachgründen, so geschrieben mit Y, also in der Urfassung der Phänomenologie und der Logik. Und irgendwie hat Heidegger den Eindruck gehabt, der will etwas Archaisches damit bezeichnen, mit dem Y. Jedenfalls, er tut es so. Dieses Sein bei Hegel ist aber nicht der Urgrund. Das Volle, von dem alles ausgeht, sondern ist der leerste Begriff, den es gibt. Der abstrakteste Begriff, den es gibt. So fängt die Logik an, die große Logik mit dem Sein. Hier das Sein durch Vermittlung, sich zugleich aufheben, ihrer selbst ist entstanden, dargestellt. Der Anfang ist also das reine Sein. Und der Unterschied zu jeder Ursprungsphilosophie, von den Sokratikern anfangend bis zu Heidegger, besteht eigentlich darin, dass sie diesen Ursprung immer unabhängig vom subjektiven Denken gedacht haben, unabhängig von der Vermittlung, als etwas Unmittelbares, Gegebenes. Und Hegel sagt, Sein, das reine Sein ist das reine Nichts. Das reine Sein geht in Werden über. Das heißt, wo Wahrheit entstehen kann, ist Werden, ist Bewegung. Lassen Sie mich aber kurz diesen sein. Die einfache Unmittelbarkeit ist selbst ein Reflexionsbegriff. Das reine Sein wie das reine Wissen nichts heißen soll als das Wissen als solches. Die Logik ist eben anfangend mit dem reinen Sein, der reinen Copula. Copula gleich ist, dieses Ist ist die logische Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat. Mehr ist dieses Sein nicht. Alles Konkrete, alles, was jetzt die Erkenntnis und das ausmacht, ist Resultat der Bewegung und zwar der Auflösung der in diesem reinen Sein steckenden Identität. Und jetzt haben Sie neben Erfahrung und Dialektik einen dritten Begriff, den ich hier einbeziehen möchte, nämlich die Frage Identität, Nicht-Identität, Identität, Widerspruch. Erst in dem Augenblick, ich dieses Sein auslege, also in Nicht-Identität entlasse, komme ich an konkrete Gegenstände, komme ich an Erkenntnis heran. Und es ist nicht da ein Urgrund, das Sein, nicht das mich nimmt, das mir etwas, das Wesenhafte entgegenraunt, sondern es ist die Bewegung der Dinge in sich selbst, in ihrer abnehmenden Abstraktion. So. Also, wenn ich vom wahren Freund spreche, so habe ich zwei Dinge vor mir oder zwei Objekte. Den empirischen Freund, so wie ich ihn sehe, und die Idee des Freundes, die ich, wenn ich wahrer Freund sage, in diesem empirischen Freund wiedererkenne. Und der falsche Freund, der hinterhältige Freund, so etwas gibt es. Der Freund gibt sich als Freund, ist gewissermaßen der Unwahre. Und Sie haben hier einen ganz anderen Wahrheitsbegriff. Und so wird auch bei Adorno dann häufig gesagt, die wahren Verhältnisse, das sind nicht die wirklichen Verhältnisse, sondern das sind Verhältnisse, die einen Maßstab, etwas Normatives, etwas sollen in sich haben. Oder eine Möglichkeit, die sie nicht nutzen, die sie nicht aufnehmen. Mit anderen Worten, der Erkenntnisprozess hat es nicht mit einer Abfolge von identischen Verhältnissen zu tun, sondern die Entwicklung der Dinge, auf die sich der Erkenntnisprozess vollzieht, abspielt, haben es damit zu tun, dass eine Sache von sich aus beansprucht, wahr zu sein und im nächsten Augenblick den Wahrheitsanspruch vielleicht verliert, wenn es sich entwickelt. Das heißt, Identität sowohl im Sinne der Persönlichkeit wie der Dinge ist von dem, was Differenz, Widerspruch ist, überhaupt nicht ablösbar. Es gibt keine reine Identität und es gibt keinen identisch sich durchhaltenden Menschen, sondern Leben. So drückt das Hegel aus. Leben besteht darin, dass der Anspruch, identisch zu sein, sich bewähren muss an der auf diese Identität eindringenden Wirklichkeit und damit den Widersprüchen. Ist also eine sich entwickelnde Angelegenheit, in der nichts starr bleibt. Also, Entwicklung ist Identität der Identität und Nicht-Identität nach Hegel. Identität der Identität. Ich höre bald damit auf, Sie müssen nicht verzweifeln. Also der idealistische Gedanke von Identität besteht so, ist so. Identität von Identität und Nicht-Identität. Tät, so. Im Idealismus Hegels geht es aus von Identität und entwickelt sich so, dass es in Identität zurückkehrt. Gewissermaßen der absolute Geist steht am Anfang und entlässt sich in der Welt, verstreut sich, aber verliert sich nicht. Er verliert sich nicht. Diesen Gedanken sollten Sie im Kopf behalten, weil der dann, also für morgen, wenn ich über die empirische Sozialforschung der Frankfurter Schule spreche, eine wichtige Rolle spielt. Also nach Hegel ist gewissermaßen das Sein leer, aber im Werden leer und deshalb in nichts schon übergegangen. Und im Werden kommt das Etwas ins Spiel. Das heißt, es entfaltet sich vom reinen, leeren Sein zum vollen Sein. Am Ende ist der absolute Geist gewissermaßen gefüllt mit der Erfahrung der Welt. Er kehrt zurück. Er hebt die Nicht-Identität auf. Die Adornische Position ist die genau umgekehrte. Nämlich die Nicht-Identität und so weiter. Nicht-Identität beginnt es. Und so, man kann Materialismus im dialektischen Sinne unterscheiden nach diesen zwei Formeln. Die Priorität der Nicht-Identität, Welt ist zerfallen. Wir haben keinen Anlass, wir haben keine Möglichkeit von einem Urgrund irgendwelcher Art, auch nicht vom logischen Sein, auszugehen. Wir sind mit einer opaken, mit einer zerfallenen, empirischen Wirklichkeit konfrontiert. Und von der müssen wir ausgehen. Wir haben keine Ideen, die wir anschauen können. Wir haben auch nicht die platonischen obersten Ideen. Wir haben diese Ideen nicht mehr in den Objekten, in der Kosmologie. Wenn wir philosophisch denken. Natürlich haben die Theologen und andere Leute haben irgendwie einen Halt, einen Gottesbegriff, von dem sie ausgehen können. Aber die Philosophen nicht. Die Nicht-Identität, Nicht-Identität von Identität und Nicht-Identität ist das materialistische Schema. Nicht-Identität von Identität und Nicht-Identität des Objekts, Primat des zerfallenen Objekts. Das ist eine große, große Schwierigkeit für die Dialektik in der modernen Welt, vom Nicht-Identischen auszugehen. Alle große bürgerliche Philosophie ist bis zu Marx hin Identitätsphilosophie. Vielleicht mit wenigen Varianten. Aber es ist egal, ob man Leibniz' Monaden nimmt. Die prästabilierte Harmonie der Monaden ist auch so etwas wie ein ontologischer Kosmos ist gegeben. Die Monaden haben keine Fenster, sie sind in sich vollkommen. Oder ob man Descartes nimmt, ich denke, also bin ich. Die Folgerung vom Denken. Oder Fichte, das Nicht-Ich ist eine Setzung des Ich. Oder Hegel, der absolute Geist kehrt in sich zurück durch die ganze Geschichte und nimmt alles genauso wahr, wie es empirisch ist, aber er kehrt zurück. Oder Kant, das Ich, das alle Vorstellungen muss begleiten können. Und viele andere, ich habe jetzt nur einige große Namen der modernen Philosophie genannt, sind Identitätsphilosophen. Und jetzt ist die Frage für die Frankfurter Schule insgesamt, wie ist eine Philosophie der Nicht-Identität vorstellbar, denkbar, entwickelbar? Wie ist eine Philosophie der Nicht-Identität zu entfalten? Ohne mich zu entlassen in die empirische Mannigfaltigkeit. Es ist ja eine Philosophie, die sie machen wollen. Das bezeichnet unter anderem das Adornische Diktum, das ich hier schon bezeichnet habe. Philosophie ist das, was man eigentlich nicht sagen kann, zu sagen. Die Anstrengung des Begriffs, die Mühe, etwas zu sagen. Für den Identitätsphilosophen ist das relativ einfach, weil er hat einen Oberbegriff als einen, in dem das Motiv steckt, in einen anderen überzugehen, das heißt, sich zu entwickeln und wiederzukehren. Wir haben dann in der Phänomenologie des Geistes hier am Ende das absolute Wissen. Offenbare Religion, das ist aber nicht die letzte Stufe, das absolute Wissen ist die letzte Stufe. Philosophie ist das letzte Wort, nicht Religion. Aber das kann kein Mensch des 20. Jahrhunderts mehr denken, außer Heidegger, der aber einen ganz anderen, der rausspringt aus der empirischen Gesellschaftsbetrachtung, aus der Geschichte. Bei ihm gibt es keine Geschichte bei Heidegger, sondern Geschichtlichkeit. Das heißt ein Existenzial. Nicht? Menschen sind in einer Geworfenheit. In gewissermaßen die Existenzialien, die am Menschen hängen, sind alle objektiv. Deshalb ist eine der grundlegenden Kritiken von Adorno immer wieder die an Heidegger. An Heidegger reibt er sich. An Heidegger reibt er sich. Und der Grund dafür liegt ja in der Dialektik. Liegt darin, dass im dialektischen Denken für Adorno gleichsam die empirische Seite des Bewusstseins nie bloß eine Erfahrungsseite des Erlebens, des existenziellen Erlebens ist, sondern, wie ich morgen auch zeigen werde, auch eine Frage der dialektischen Erfahrungswissenschaft, der dialektischen empirischen Sozialforschung ist, die keineswegs zufällig in der Frankfurter Schule hinzukommen muss, aus Gründen, die etwas mit der Insuffizienz, mit dem Unzureichenden eines Weltbegriffs zu tun haben, der eben der Welt nicht mehr gewachsen ist. Kriege, Verdun, Auschwitz, alle diese Dinge sind nicht mehr legitimierbar in irgendeinem Zusammenhang des Weltgeistes, der sich hier vielleicht mal vorübergehend verirrt haben könnte. Sondern hier bricht die empirische Welt ein. Ich habe das an den 4, 5 neuen Erfahrungsebenen, geschichtlichen Erfahrungsebenen zu zeigen versucht, hinein in ein Denken, das so systematisch nicht mehr die Idee wieder einfangen kann, von der sie ausgegangen ist. Das absolute Wissen ist nicht mehr einzufangen, verliert sich in verschiedenen Projekten, muss dechiffriert werden. Das, was Wahrheit ist, muss künftig entschlüsselt werden. Dechiffriert, bei Adorno und vielen Zusammenhängen, natürlich großenteils auch in ästhetischen Zusammenhängen, in der Kunst, in der Musik, in den Texten muss entschlüsselt, dechiffriert werden, enthüllt werden. Das heißt, wir haben es hier mit einer epochalen Antwort bei der Frankfurter Schule auf eine geistesgeschichtliche Situation der Welt zu tun, in der die Sicherheiten der vom Ich ausgehenden philosophischen Spekulation ebenso gebrochen sind, Objekt ausgehenden Substanzvorstellungen, die auf die philosophische Spekulation so sich richten, dass hier etwas nur wahrgenommen wird, was einen kosmologischen oder sonstigen Zusammenhang betrifft. Die Entmythologisierung des Objekts ist ebenso erfolgt wie die Entmythologisierung eines zur Substanz geronnenen, versteiften Subjekts. Deshalb immer wieder der Gedanke Vermittlung und Unmittelbarkeit. In dieser materialistischen Dialektik, wie man glaube ich sagen kann, des von der Nicht-Identität ausgehenden Denkens. Was heißt das jetzt für den Begriff des Empirischen? Empirie, wie würden Sie das definieren, was Empirisches, Empirie? Was? Was alles erfahrbar ist durch das Objekt. Was alles erfahrbar ist. Ja, aber was ist erfahrbar? Beobachtbar, empirisch, empirische Sozialforschung. Gibt es andere Sozialforschung? Wissenschaftliches, empirisch. Was noch? Schrittweise. Schrittweise? Ja, Sie sehen daran, dass so, ich meine, sagt alles. Das ist alles nicht falsch. Und das macht natürlich solche Umgangsbegriffe aus, dass sie ihre Präzision verlieren. Also empirisch begriffen als eine Form, in der die Priorität oder Primat oder Vorrang des Objekts vor dem Subjekt formuliert wird, könnte man allgemein formulieren. Nicht? Nihil est in intellectu, nichts ist im Verstand. So ist es die nach wie vor eigentlich gültige Formulierung der Engländer, die diesen Form des Empirismus begründet haben. Nihil est in intellectu. Quod non fuerit, was nicht vorher gewesen war. Quod non fuerit prius in sensu. Quod non fuerit prius in sensu. Das heißt, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist. Keine Idee nach Hume und Locke ist, entsteht im Kopf nur. Und alles kommt aus den Sinnen. Eine empirische Weltanschauung auch. Eine Auffassung, dass das Subjekt, ja, was ist in der englischen Fassung bei John Locke White Paper? Ein Papier, nicht? Also ein unbeschriebenes, fast unbeschriebenes Papier. White Paper, auf das man alles einträgt, was von außen kommt. Oder im Lateinischen Tabula Rasa. Das wird alles eingetragen. Das ist eine Weltauffassung der Erkenntnis. Alles kommt von außen. Und jede Spekulation, die darüber hinausgeht, ist anmaßend. Doch bei Kant, nicht, wird das als anmaßend betrachtet, eine Spekulation, die über die Erfahrungsbezogenheit der Welt, der Kategorien hinausgeht. Nicht die, also es gibt ein A priori bei Kant, aber das ist, die Kategorien sind sinnvoll, erkenntnisbezogen, nur verwendbar im Blick auf mögliche Erfahrung, auf mögliche Erfahrung. Sonst haben sie nur diesen, erschleichen sie Erkenntnis. Aber es sind keine Erkenntnis. Zur Erkenntnis gehören zwei Stämme, Sinnlichkeit und Verstand, bei Kant. Aber hier das Empirische ist das, was prägend ist für eine ganze philosophische Tradition. Nicht bis hin zu Popper, nicht den ich zitiert habe, in dem allerdings dann schon wiederum als Empiriker, als Sozialforscher die Dinge etwas in Bewegung kommen, indem er sagt, also Hypothesen und so weiter, da kann man so viel darüber nachdenken, wie man will. Nicht deshalb sein Falsifikationskriterium. Und jetzt gibt es einen Protest, einen philosophischen Protest dagegen. Was ist denn, was sind denn Kategorien für Substanz? Wo nimmt man die her? Aus der Sinnlichkeit. Wo sieht man Substanz? Oder wo sieht man Kausalität? Man sieht Kausalverhältnisse. Man kann das analysieren. Oder Wechselwirkung. Da sagt Kant schon, da ist ein eigentümliches Vermögen des Verstandes. Das wissen wir nicht, woher das kommt. Das ist gattungsgeschichtlich bedingt. Jedenfalls, wenn wir denken, wollen und können, dann immer nur mit Kategorien, die nicht aus der Erfahrung kommen, aber auf Erfahrung bezogen sein müssen. Also entwickelt sich hier eine Art Kampf. Ich habe Fichte zitiert, der sagt, Nicht-Ich ist eine Setzung des Ich. Und Kant sagt, das Ding an sich, da wissen wir gar nicht, was das ist. Das können wir gar nicht erkennen. Und wenn wir es erkennen könnten, wüssten wir nichts damit anzufangen. Das Ding an sich ist der Block, der unauflösbar ist ins Subjekt. Das bleibt draußen. Also ein Tisch bleibt ein Tisch und wenn ich ihn tausendmal begriffen habe, sagt schon Kant, da bleibt etwas draußen. Also ich mag die ganze Welt erkennen, aber es bleibt etwas draußen. Aber das ist für Kant eben unstrukturiertes Material. Alle Strukturen kommen aus dem transzendentalen Subjekt, aus einem allgemeinen Subjekt, aus der Funktion des Subjekts. Ich mache diese Erläuterungen, um Ihnen die geistesgeschichtliche Situation, mit der Adorno und Horkheimer zu tun haben, etwas nahe zu bringen. Eine Identitätsphilosophie in der Französischen Revolution ist möglich. Und die Bewunderung, die die Französische Revolution bei Kant und Hegel erfährt, indem sie sagen, hier stellt sich der Mensch buchstäblich auf den Kopf und konstruiert vom Kopf eine neue Welt, beeinflusst auch diese Philosophie als Ich-Philosophie. Das Ich als Prinzip aller Philosophie. Bei Schelling und im frühen Schelling. Ich als Prinzip. Das Ich gebiert gleichsam die Welt aus sich noch einmal. Es bleibt nichts draußen. Es wird noch einmal in die Welt aufgenommen. Aber Voraussetzung ist dafür diese geschichtliche Ich-Konstruktion, auch der Besetzungs- und Beherrschungswille, der im Ich steckt, nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln. Das Ich nach dem Ersten Weltkrieg ist ja ein zerfleddertes, ein kaputtes, ein gedemütigtes und natürlich vielfach seiner Autonomie und Urteilsfähigkeit beraubtes Ich. Diese Ich-Erfahrung geht auch in die Philosophie ein. und nicht zufällig, dass eben die Entwicklung der Ich-Psychologie und der Triebspsychologie in dieser Zeit liegt, jetzt auf einer empirischen Ebene noch einmal. Was ist eigentlich mit dem Ich passiert in dieser Welt? Und wo haben wir noch die Möglichkeit, einfach unbefangen Ich zu sagen? Es gibt ein Essay von Adorno, wo er sagt, wenn heute einer Ich sagt, ist es schon eine Unverschämtheit. Oder die Formel von 1923 von Freud, ich habe sie schon zitiert, das Ich ist nicht mehr Herr im eigenen Hause. Das heißt, das sind keine Bedingungen für Ich-Philosophien. Aber wofür dann? Ist das eine begriffslose Welt? Ist das eine Welt, die nicht mehr zu begreifen ist? Was ja viele sagen, oder nur noch ästhetisch? Nur noch in Kunst, Musik, Malerei? Nur noch darstellbar nicht zu begreifen? Adorno und Horkheimer, natürlich andere Philosophen auf andere Weise, halten an dem Erbe der philosophischen Begriffsbildung fest. Am Denken in Kategorien, an der Arbeit des Begriffs halten sie fest und lassen sich davon nicht abbringen. Wollen aber nicht Philosophie einfach als Einwand gegen die aufklärerische Rationalität verstehen, die bei den Ontologen und Existenzialdenkern immer stärker als eine Art Gemütsbewegung gegen abstrakte Rationalität begriffen wird. So hat in den 20er Jahren, ich habe jetzt nicht das genaue Datum im Kopf, eine Diskussion zwischen Ernst Cassirer, einem Marburger Neukantianer, und Heidegger stattgefunden, wo Heidegger immer nur gesagt hat, aber sie bewegen sich nur im Äußerlichen, sie bewegen sich in der kalten Abstraktion, aber es kommt auf den Menschen an, auf seine Existenzialen, in seine Not, sein zum Tode und so weiter, eben die in seine und Zeit entfalteten Existenzialien mit allen diesen fürchterlichen Mythologisierungen von Urbeständen und Urbesitzen, die angeblich da sind und ja 1933 dann bei Heidegger konsequent in das Lob des Führers führen, Existenzialien, nicht, und gewissermaßen die Abwertung von Rationalität. Adorno und Horkheimer setzen die französische Aufklärung fort und halten daran fest. Das gilt insbesondere für Horkheimer, der immer wieder Vorlesungen gemacht hat. Die französischen Materialisten, die Aufklärer, Voltaire, D'Alembert, Diderot, die große Tradition der vorrevolutionären französischen Aufklärer. Und natürlich dann eben Kant und Hegel. Aber gerade die aufklärerische Tradition wird festgehalten, ohne sie jetzt so zu drehen und zu wenden, dass diese Aufklärung einfach in die empirischen Wissenschaften eingeht und davon absorbiert wird. Das ist die Spannung. Natürlich sagt Popper, ich bin Aufklärer, bin wahrscheinlich der Einzige, den es gibt. Ich vertrete die aufklärerische Tradition. Die Vertreter, wie Adorno und andere, sind Vertreter der Utopien, der geschlossenen Gesellschaft. Das heißt, mit Elementen des Terrors versetzt, was dann nach 68 auch der Frankfurter Schule immer vorgehalten wurde, als Ursprungsherd der RAF zu sein. Also die Positivisten verstehen sich als Aufklärer, Aber hier haben Sie eben ein Element, das sich entscheidet an dieser Erfahrungsdimension. Sie haben einen anderen Erfahrungsbegriff. Nämlich einen Erfahrungsbegriff, der nur dadurch definiert ist, die Positivisten, dass Erfahrung wesentlich eine der wissenschaftlichen Veranstaltungen ist. Des wissenschaftlich-methodischen, angeleiteten Apparats. Und nimmt man diesen Erfahrungsbegriff, dann kann man einen riesigen Bereich von möglicher Erkenntnis ausklammern als wesentlich durch subjektive Zufälligkeiten und Wahrnehmungsgelegenheiten bestimmten Art und Weise der Aufnahme der Welt, aber nicht mehr als verbindliche Wahrheit. Und die Dialektik beansprucht eben Verbindlichkeit. Verbindlichkeit in der Erkenntnis und Zumutbarkeit in der Erkenntnis. Man muss den anderen, und das ist so ein Problem, wenn Sie sagen, ich kann nicht verstehen, da kommen Sie in der Dialektik also ganz schwer ran. Also weil es ist gerade das dialektische Denken, das die Dinge ein bisschen dreht. Ja, man kann sagen, ein bisschen dreht, damit sie kenntlich werden. Oder man kann auch böswillig sagen, bis zur Kenntlichkeit verzerrt. Die Dinge bis zur Kenntlichkeit verzerren, ist in der Tat eine Drehwendung in der dialektischen Zugangsweise zu den Dingen. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass gewohnte Einstellungen verloren gehen. Und vielen Menschen auch der Boden unter den Füßen verloren geht, weil eben das Besitzdenken im Denken, also das Besitzdenken im Denken, natürlich Sicherheitsdenken ist. Und damit beginnt eigentlich die moderne Philosophie. Was ist sicher? Wenn Descartes sagt, woran kann ich zweifeln? Woran ist zu zweifeln? Und was bleibt, wenn ich an allem zweifle? Nicht, Gott ist eventuell ein Betrüger. Kann man nicht ausschließen. Er sollte zwar ein gütiger Gott sein, aber vielleicht ist er es nicht. Es gibt auch viele gütige Fürsten, die es einmal waren. So argumentiert Descartes. Aber sie sind es nicht mehr. Und wenn dann alles unsicher wird und alles in den Strudel gezogen wird, dann ist Denken das einzige Verlässliche. Ich denke, also bin ich. Cogito. Dieses Cogito als letzte, ja, Besitzstand. Nicht? Dieses Besitzstandsdenken, also diese Besitzstandsmentalität im Denken, ist auch etwas, was diese Dialektik fortwährend in Frage stellt. Und deshalb ist sie diskriminiert, diese Denkweise. Nicht? Und die Stalinisten haben nun etwas gemacht, was wirklich zur Kuriosität der Denkgeschichte gehört. Die haben ein durch und durch lebendiges Prinzip des Denkens, was mit Kritik und Bewegung zu tun hat, mit Kritik und Veränderung der Dinge, haben sie in ein quasi theologisches System von Besitzständen verwandelt. Sie haben den Marxismus zu einem Legitimationsdenken gemacht, in dem ganz klare Grenzen gezogen wird. Was ist, was nicht ist, was zulässig ist, welches die dialektischen Grundgesetze sind. Dieses quasi theologische in diesem Denken zehrt völlig auf das, was ursprünglich Dialektik ist. Sie hat es mit Bewegung, mit Kritik, mit Veränderung, mit Erfahrung. Und mit Erfahrung von den Gegenständen und in der Veränderung der Gegenstände mit der Veränderung der Subjekte zu tun. Und Adorno gehört sicherlich zu denjenigen, Adorno und Horkheimer an die Frankfurter Schule, die sich darum bemüht haben, den Zerfall des Denkkosmos nicht zu einer Ruine werden zu lassen, in der gleichsam nur noch die Reste der Tradition verwaltet werden, akademisch, wissenschaftlich verwaltet werden, sondern sie haben einen hohen Anspruch von der Fortgeltung des Wahrheitsanspruchs vergangener Denkweisen. Und das ermöglicht ihnen, das jetzt zum Schluss, das ermöglicht ihnen gerade die Renaissance vergangener Wahrheitsansprüche, ermöglicht ihnen, sich unbefangener als viele andere Denkweisen auf die Gegenwart einzulassen, zu begreifen, zu versuchen. Das ist, glaube ich, etwas, was für diese Denkweise wichtig ist. Und ich will einfach morgen versuchen, dieses warum es die einzige moderne Philosophie ist, die konsequent empirische Sozialforschung treibt. Gibt sonst keine, auch nicht die französische. In der dialektischen Tradition empirische Sozialforschung als ein zentrales zweites Standbein betrachtet, nämlich weil hier ein Erfahrungsbegriff ist, der so nicht mehr abdeckbar ist durch die hegelische Herkunft der Erfahrung. Dass Dialektik im Denken notwendigerweise die unmittelbare Seite der Erfahrung auch verwissenschaftlichen muss. Und deshalb entwickeln sie eben diese empirische Ebene in einer genauso authentischen Form wie eben das dialektische Denken. So, vielen Dank.